Zur Geschichte des jüdischen Volkes. Durch den christlichen Religionsunterricht, der die Geschichte des Judenvolkes zum Ausgangspunkt seiner Darstellungen wählt, hat sich in den Köpfen die Vorstellung festgesetzt, die Juden seien das älteste Volk und der Ursprung aller Religion und Kultur. Nach kirchlicher Auffassung war Jesus selbst ein Jude und die christliche Lehre eine Fortbildung des Judentums. Eine Kette von Irrtümern, die verhängnisvoll auf die Geisteswelt und die Geschichte der christlichen Völker zurückgewirkt hat. Die neueren Einblicke in die älteste Menschheitsgeschichte, gestützt auf die Funde aus alten Kulturstätten, auf Sprach- und Rassenforschung, die Ausgrabungen am Nil wie an den Städten des alten Babylon und Ninive, erbringen Zeugnisse dafür, dass hier viele Jahrtausende vor Christus erfinderische, bauende und künstlerisch schaffende Nationen wohnten, ehe von einem Judenvolke etwas verlautet. Gelehrte wie Lepsius, Maspero, Heeren, Bohlen, Lassen, Schrader und viele andere haben reiche Beweise für diese Tatsache erbracht. Nicht erst durch Friedrich Delitzsch, sondern bereits 20 Jahre früher durch Adolf Warmund wurde zusammenfassend der Nachweis geliefert, dass das Alte Testament, soweit es nicht lediglich eine Chronik des jüdischen Volkes darstellt, in enger Anlehnung an die Erzeugnisse älterer Kulturkreise, hauptsächlich altbabylonischen, ägyptischen und iranischen Ursprungs, entstanden sind und zum Beispiel die Psalmen Davids vielfache Anklänge an sumerische Bußgesänge und ägyptische Dichtungen enthalten. Kurz, vieles, was uns da als jüdisches Geisteserzeugnis dargeboten wird, entpuppt sich schließlich als eine geschickte Zusammentragung aus Literaturen vorjüdischer, inzwischen untergegangener Völker. Zu solcher Aneignung fremder Kulturschätze bot sich den Juden besondere Gelegenheit. Wir finden sie seit den ältesten Zeiten zwischen anderen Völkern wohnend, nur vorübergehend als gesondertes Volk in einem eigenen Staate vereinigt. Nach ihrer eigenen Überlieferung kam ihr Stammvater Abram aus dem Lande Ur in Chaldea nach Kanaan, aus einem Land, wo er als Fremdling gehaust hatte, in ein anderes Land, wo er wiederum ein Fremder war. Dieses Fremdlingstum zwischen anderen Nationen ist den Juden bis auf den heutigen Tag eigen geblieben und findet seinen klassischen Ausdruck in ihrem eigenen religiösen Gesetz. Bleibe ein Fremdling in dem Lande, dahin du kommst, um es einzunehmen. 1. Moses 17, 8 und 26, 3. Das Gebot will sagen, vermische dein Geschlecht nicht mit anderen Völkern, halte dich abseits als etwas Besonderes, verknüpfe dein Schicksal nicht mit einem bestimmten Lande oder Staate, bewege dich ungebunden in der Welt, bleibe überall ein Heimatloser. Es handelt sich hier um ein Grundgesetz des Judenwesens und die ganze Geschichte des Volkes Juda ist nur aus diesem Gesichtspunkte zu verstehen. Wir wollen hier die allgemein herrschende Anschauung beibehalten, als ob die Juden wirklich im alten Ägypten gewesen wären. Es bestehen Zweifel darüber. Das Wort, das Luther mit Ägypten übersetzte, lautet im Urtext Mizraim und bedeutet inmitten beider Reiche. Es könnte sich also ebenso gut auf Babylonien und Assyrien beziehen. Befremdlich ist, dass im Alten Testament niemals das Merkwürdigste erwähnt wird, was Ägypten aufzuweisen hatte, die Pyramiden. So tauchen denn auch in Ägypten die Juden als Fremdlinge auf. 1. Moses 12, 10. Da zog Abram hinab nach Ägypten, dass er sich da selbst als ein Fremdling aufhielte. Seltsam genug ist, wie er sich dort die Gunst des Herrschers gewann, durch sein Weib Sarah, die er für seine Schwester ausgab. Da ward sie in des Pharao Haus gebracht, und er tat Abram Gutes um ihretwillen und schenkte ihm Rinder, Schafe, Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. 1. Moses 12, 15 und 16. Der jüdische Chronist ordnet also die ägyptischen Knechte und Mägde nicht ohne Absicht mitten ein zwischen Esel und Kamele. Als dem Pharao bekannt wird, dass seine Buhlin Abrams Weib ist, wird er von schwerer Gewissensqual gepeinigt und führt die im Lande entstehenden Plagen auf seinen sittlichen Fehltritt zurück, ein wirklich hochanständiger König. Er beschenkt den betrügerischen Abraham reich und bittet ihn, das Land zu verlassen. Also zog Abraham herauf aus Ägypten mit seinem Weibe und allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm gegen Mittag. Abraham aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. 1. Moses 13, 1 und 2. Wenn Mizraim Ägypten bedeutete, so hätte Abraham nicht gegen Mittag, sondern gegen Morgen ziehen müssen, um an den Jordan zu gelangen, von denen dann auch sogleich die Rede ist. Ein weiterer Hinweis, dass Mizraim nicht Ägypten sein kann. Mögen nun all diese Schilderungen der jüdischen Chronik nur eine sagenhafte Bedeutung besitzen und der Fantasie jüdischer Priester entsprungen sein, sie behalten dennoch eine lehrhafte Bedeutung für die Rolle, die die Juden unter anderen Völkern spielten. Sie geben zumindest die Denk- und Lebensweise der ältesten Hebräer in typischen Zügen wieder und bilden für den frommen Juden eine Anleitung, wie er sein Verhalten unter anderen Menschen einzurichten hat, um gleich den Erzvätern zu Reichtum und Einfluss zu gelangen. Selbst also, wenn diese Erzählungen keinen geschichtlichen Wert beizumessen wäre, bleiben sie Kulturdokumente für die jüdische Geistesart und Lebensweisheit und verdienen so nach, dass man bei ihnen verweilt. Die spätere Geschichte der Juden wird in vielen Stücken erst völlig verständlich, wenn man diese Ursage des Volkes kennt und mit richtigen Augen ansieht. Denn in Wahrheit wiederholen sich alle Erlebnisse mit den Juden bis auf den heutigen Tag in stets neuer Verjüngung. Es gibt kaum ein Volk, das in der Anwendung seiner Lebens- und Erwerbsmethoden so beharrlich und so eng begrenzt ist wie das Jüdische. Was wir an ihm so oft als erstaunliche Klugheit bewundern, ist in Wahrheit nur die Anwendung eines uralten Rezepts, das sich seit Jahrtausenden bewährt, getreulich unter den Hebräern vererbt hat und als fromme Lehre aufbewahrt wird. Denn die Juden überlisten mit den gleichen verschlagenen Mitteln noch heute, wie zu Zeiten Abrahams, Isaaks und Jakobs, dem Bauer wie den König. Und das ist nur möglich, weil, obwohl wir alle in der Schule diese Geschichten kennenlernen, uns doch niemand sie richtig erläutert. Die Klugheit, durch die Buhlkünste der jüdischen Weiber sich die fremden Herrscher geneigt und gefügig zu machen, gehört zu den Erbweisheiten des Judentums, bis auf den heutigen Tag. In Judith und Esther feiert diese jüdische Hetärenpolitik ihre höchsten Triumphe. Aber auch die neueste Zeit ist reich an Beispielen, wo Juda seine wichtigsten Eroberungen Weibern verdankt.